faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe erster akt rittersaal diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe erster akt rittersaal dämmernde beleuchtung kaiser und hof sind eingezogen herold mein alt geschäft das schauspiel anzukünden verkümmert mir der geister heimlich walten vergebens wagt man aus verständigen gründen sich zu erklären das verworrne schalten die sessel sind die stühle schon zur hand den kaiser setzt man grade vor die wand auf den tapeten mag er da die schlachten der großen zeit bequemlich sich betrachten hier sitzt nun alles herr und hof im runde die bänke drängen sich im hintergrunde auch liebchen hat in düstern geisterstunden zur seite liebchens lieblich raum gefunden und so da alle schicklich platz genommen sind wir bereit die geister mögen kommen posaunen astrolog beginne gleich das drama seinen lauf der herr befiehlt's ihr wende tut euch auf nichts hindert mehr hier ist magie zur hand die teppiche schwinden wie gerollt vom brand die mauer spaltet sich sie kehrt sich um ein tieftheater scheint sich aufzustellen geheimnisvoll ein schein uns zu erhellen und ich besteige das proszenium mephistopheles aus dem souffleurloche auftauchend von hier aus hoff ich allgemeine gunst einbläsereien sind des teufels redekunst zum astrologen du kennst den takt in dem die sterne gehn du wirst mein flüstern meisterlich verstehn astrolog durch wunderkraft erscheint allhier zur schau massiv genug ein alter tempelbau dem atlas gleich der einst den himmel trug stehn reihenweis der säulen hier genug sie mögen wohl der felsenlast genügen da zweie schon ein groß gebäude trügen architekt das wär antik ich wüßt es nicht zu preisen es sollte plump und überlästig heißen doch nennt man edel unbehülflich groß schmal Pfeiler lieb ich, strebend, grenzenlos. Spitzbögiger Zenit erhebt den Geist, solch ein Gebäu erbaut uns allermeist. Astrolog empfangt mit Ehrfurcht sterngegönnte Stunden, durch magisch Wort sei die Vernunft gebunden. Dagegen weit heran bewege frei sich herrliche, verwegne Phantasei. Mit Augen schaut nun, was ihr kühn begehrt, unmöglich ist's, drum eben glaubenswert. Faust steigt auf der andern Seite des Proszeniums herauf. Im Priesterkleid bekränzt ein Wundermann, der nun vollbringt, was er getrost begann. Ein Dreifuß steigt mit ihm aus hohler Gruft. Schon ahn ich aus der Schale Weihrauchduft. Es rüstet sich, das hohe Werk zu segnen. Es kann fortan nur Glückliches begegnen. Faust. Großartig. In eurem Namen, Mütter, die ihr thront, im Grenzenlosen, ewig einsam wohnt und doch gesellig, euer Haupt umschweben des Lebens Bilder, regsam, ohne Leben. Was einmal war, in allem Glanz und Schein, es regt sich dort, denn es will ewig sein. Und ihr verteilt es, allgewaltige Mächte, zum Zelt des Tages, zum Gewölb der Nächte. Die einen fasst des Lebens holder Lauf, die andern sucht der kühne Magier auf. In reicher Spende lässt er voll Vertrauen, was jeder wünscht, das Wunderwürdige schauen. Astrolog. Der glühende Schlüssel rührt die Schale kaum, ein dunstiger Nebel deckt sogleich den Raum. Er schleicht sich ein, er wogt nach Wolkenart, gedehnt, geballt, verschränkt, geheilt, gepaart. Und nun erkennt ein Geister Meisterstück. So wie sie wandeln, machen sie Musik. Aus lustigen Tönen quillt ein weiß nicht wie, indem sie ziehn, wird alles Melodie. Der Säulenschaft auch die Triglyphe klingt, ich glaube gar, der ganze Tempel singt. Das Dunstige senkt sich, aus dem leichten Flor ein schöner Jüngling tritt im Takt hervor. Hier schweigt mein Amt, ich brauch ihn nicht zu nennen. Wer sollte nicht den holden Paris kennen? Dame. O, welch ein Glanz aufblühender Jugendkraft! Zweite. Wie eine Pfirsche, frisch und voller Saft. Dritte. Die fein gezognen, süß geschwollnen Lippen. Vierte. Du möchtest wohl an solchem Becher nippen? Fünfte. Es ist gar hübsch, wenn auch nicht eben fein. Sechste. Ein bisschen könnt er doch gewandter sein. Ritter. Den Schäferknecht glaub ich allhier zu spüren, vom Prinzen nichts und nichts von Hofmanieren. Andrer. Eh nun, halb nackt ist wohl der Junge schön, doch müssten wir ihn erst im Harnisch sehn. Dame. Er setzt sich nieder, weichlich, angenehm. Ritter. Auf seinem Schoße wär euch wohl bequem. Andre. Er lehnt den Arm so zierlich übers Haupt. Kämmerer. Die Pflegelei, das find ich unerlaubt. Dame. Ihr Herren wisst an allem was zu mäkeln. Derselbe. In Kaisers Gegenwart sich hinzuräkeln. Dame. Er stellt's nur vor, er glaubt sich ganz allein. Derselbe. Das Schauspiel selbst, hier sollt es höflich sein. Dame. Sanft hat der schlaf den holden übernommen derselbe er schnarcht nun gleich natürlich ist's vollkommen junge dame entzückt zum weihrauchsdampf was duftet so gemischt daß mir das herz zum innigsten erfrischt ältere fürwahr es dringt ein hauch tief ins gemüthe er kommt von ihm älteste es ist des wachstums blüte im jüngling als ambrosia bereitet und atmosphärisch ringsumher verbreitet helena tritt hervor mephistopheles das wär sie denn vor dieser hätt ich ruh hübsch ist sie wohl doch sagt sie mir nicht zu astrolog für mich ist diesmal weiter nichts zu tun als ehrenmann gesteh bekenn ich's nun die schöne kommt und hätt ich feuerzungen von schönheit ward von jeher viel gesungen wem sie erscheint wird aus sich selbst entzückt wem sie gehörte ward zu hoch beglückt Faust hab ich noch augen zeigt sich tief im sinn der schönheit quelle vollen stroms ergossen mein schreckensgang bringt seligsten gewinn wie war die welt mir nichtig unerschlossen was ist sie nun seit meiner priesterschaft erst wünschenswert gegründet dauerhaft verschwinde mir des lebens atemkraft wenn ich mich je von dir zurückgewöhne die wohlgestalt die mich voreinst entzückte in zauberspiegelung beglückte war nur ein schaumbild solcher schöne du bist's der ich die regung aller kraft den inbegriff der leidenschaft dir neigung lieb anbetung wahnsinn zolle mephistopheles aus dem kasten so faßt euch doch und fallt nicht aus der rolle ältere dame groß wohlgestaltet nur der kopf zu klein jüngere seht nur den fuß wie könnt er plumper sein diplomat fürstinnen hab ich dieser art gesehn mich deucht sie ist vom kopf zum fuße schön hofmann sie nähert sich dem schläfer listig mild dame wie häßlich neben jugendreinem bild poet von ihrer schönheit ist er angestrahlt dame endymion und luna wie gemalt poet ganz recht die göttin scheint herabzusinken sie neigt sich über seinen hauch zu trinken beneidenswert ein kuß das maß ist voll duenna vor allen leuten das ist doch zu toll faust furchtbare gunst dem knaben mephistopheles ruhig still laß das gespenst doch machen was es will hofmann sie schleicht sich weg leichtfüßig er erwacht dame sie sieht sich um das hab ich wohl gedacht hofmann er staunt ein wunder ist's was ihm geschieht. Dame: Ihr ist kein wunder was sie vor sich sieht. Hofmann: Mit anstand kehrt sie sich zu ihm herum. Dame: Ich merke schon, sie nimmt ihn in die Lehre, in solchem Fall sind alle Männer dumm. Er glaubt wohl auch, dass er der Erste wäre. Ritter: Lasst mir sie gelten, majestätisch fein. Dame: Die Buhlerin, das nenn ich doch gemein. Page: Ich möchte wohl an seiner Stelle sein. Hofmann: Wer würde nicht in solchem Netz gefangen? Dame: Das Kleinod ist durch manche Hand gegangen, auch die Vergüldung ziemlich abgebraucht. Andre: Vom 10. Jahr an hat sie nichts getaugt. Ritter: Gelegentlich nimmt jeder sich das Beste. Ich hielte mich an diese schönen Reste. Gelahrter: Ich seh sie deutlich, doch gesteh ich frei, zu zweifeln ist, ob sie die Rechte sei. Die Gegenwart verführt ins Übertriebne, ich halte mich vor allem ans Geschriebne. Da les ich denn, sie habe wirklich allen Graubärten Trojas sonderlich gefallen. Und wie mich dünkt, vollkommen passt das hier. Ich bin nicht jung, und doch gefällt sie mir. Astrolog: Nicht Knabe mehr, ein kühner Heldenmann, umfasst er sie, die kaum sich wehren kann. Gestärkten Arms hebt er sie hoch empor. Entführt er sie wohl gar? Faust: Verwegner Tor, du wagst, du hörst nicht, halt, das ist zu viel. Mephistopheles: Machst du's doch selbst, das Fratzengeisterspiel? Astrolog: Nur noch ein Wort, nach allem, was geschah, nenn ich das Stück den Raub der Helena. Faust: Was Raub, bin ich für nichts an dieser Stelle. Ist dieser Schlüssel nicht in meiner Hand? Er führte mich durch Graus und Wog und Welle der Einsamkeiten her zum festen Stand. Hier fass ich Fuß, hier sind es Wirklichkeiten, von hier aus darf der Geist mit Geistern streiten, das Doppelreich, das Große, sich bereiten. Sofern sie war, wie kann sie näher sein? Ich rette sie, und sie ist doppelt mein. Gewagt, ihr Mütter, Mütter, müsst's gewähren. Wer sie erkennt, der darf sie nicht entbehren. Astrolog: Was tust du? Fauste, Fauste! Mit Gewalt fasst er sie an, schon trübt sich die Gestalt. Den Schlüssel kehrt er nach dem Jüngling zu, berührt ihn. Weh uns, wehe, nu, im Nu! Explosion. Faust liegt am Boden, die Geister gehen in Dunst auf. Mephistopheles, der Fausten auf die Schulter nimmt. Da habt ihr's nun, mit Narren sich beladen, das kommt zuletzt dem Teufel selbst zu Schaden. Finsternis, Tumult. Ende von erster Akt.